Thank you. take me away. Take me to the sea, where I have seen the end. Take me to the sea, take me away. Take me to the sea, where I have seen the end. Take me to the sea, take me. Take me to Bye. Stefan, hier ist nochmal Heiner. Ich habe was in der Zeitung gelesen, das klingt sehr interessant. Vielleicht sollte man nochmal hinfahren. Pass mal auf. Weihnachtsmärchen für Offiziere im Ruhestand. Das ist am 23.12. Eintritt 8.000 Mark. Ist auf dem Autobahnparkplatz Ausfahrt Oldenburg. Und der Eintritt ist natürlich ein bisschen happig, aber vielleicht kommen wir da auch so rein. Wir müssen auf jeden Fall da früh hinkommen. Ich glaube, da kommen tierisch viele Leute hin. Wir nehmen auch natürlich was zu saufen mit. Und naja, ruf mich mal an, wenn dich das interessiert, dann ich kümmere mich dann drum, okay? Tschüss. Thank you. day. Yeah. Tree, I sit and wait for you, your little monkey, who ate too much forsaken fruit. Your perception's wrong, nothing touches you anymore. Can you feel my hands? All I want is to stay. One who can't move.

Oh, brings the rain. She brings the rain. She brings the rain. Thank you. Verantwortung erstreckt sich über den gesamten Betrieb des Raumschiffs. Daher bin ich ständig in Anspruch genommen. Ich glaube, mehr kann ein verantwortungsbewusstes Gehirn nicht erreichen.